von dieser Dunya, egal wie die Toren von dieser Dunya schön und groß aussehen, vergiss mal die Toren von Berlin, Brandenburger Tor oder andere Toren. Das sind andere Toren. Vergiss mal auch diese Türen, die automatisch sich aufschließen und zuschließen, die mit Sensoren arbeiten. Nein, liebe Geschwister, heute werden wir an der Tür des Paradies klopfen. Und inshallah ta'ala werden wir diese schöne Sache rausfinden von dem Koran und der Sahih Sunnah, damit wir sehen, was Allah ta'ala für seine guten Diener vorbereitet hat. Bevor ich anfange, möchte ich euch erzählen, wie die Gefährten damit umgegangen sind. Erstmal. Einer von den Gefährten erzählt uns, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam über das Paradies erzählt hat, dann nähern wir ihn alle, ohne dass sie merken. Jeder geht so und dann geht weiter nach vorne, ohne dass er merkt, weil er hört, was im Paradies ist. Er sagt, bis wir alle ganz nah zu unserem Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzen. Das Paradies hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und eine der besten Paradieses, Al-Firdaus oder Jannatu Adn, den Allah ta'ala mit seiner Hand erschaffen hat. Er hat sie selber gepflanzt. So steht in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in mehreren Ahadithen bei Tabarani und bei Ad-Darimi und Bayhaqi. Und wir kommen inshallah ta'ala noch dazu. Aber heute, inshallah, möchten wir im Paradies rumfliegen mit unseren Herzen, wie wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hören und dass wir damit reinkommen mit unseren Herzen. Wir befinden uns jetzt vor der Tür. Wir erreichen noch nicht die Tür. Liebe Brüder und Schwestern, erstmal müssen wir wissen, das Paradies jeden Tag ruft Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Hadith ist bei Abu Na'im und Tirmidhi und Nasa'i. Qala sallallahu alayhi wa sallam: ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثة إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم sagt: jeder Muslim, der mit seinem Herz Allah darum bittet, dass er ihn ins Paradies reinkommen lässt, da ruft das Paradies Allah und sie sagt ihm: ja Rabb, أدخله الجنة. Bring ihn bitte rein. Bring ihn in mir rein, ja Allah. In einem anderen Hadith bei Abu Ya'la al-Mursili. Und der Hadith ist auf den Bedingungen von Imam al-Bukhari und Muslim. Das heißt, es ist ein starker Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: وَلَا يَسْأَلُ عَبْدُ الْجَنَّةَ سَبْعَ مَرَّاتِ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةِ يَا رَبِّ إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم sagt, wenn der Mensch, wenn der Muslim Allah siebenmal um das Paradies bittet, das Paradies ruft Allah und sagt ihm: ja Allah, der Mensch, der Muslim so und so, der Sohn von so und so, dein Name wird erwähnt, er hat dich darum gebeten, dass du ihn bringst, in Paradies einbringst. Ja Allah, bringe ihn ins Paradies ein. In einem anderen Hadith finden wir, dass Al-Jannah, das Paradies, nach den Gläubigen strebt. Sie sagen: ja Allah, ich will meine Leute haben. Ich warte auf sie. Ja Allah, bringe sie in mir rein. Aber trotzdem, liebe Geschwister, finden wir, Großgelehrte von dem Salaf al-Salih, von unseren tugendhaften Vorfahren, sie haben Allah nicht um den Jannah gebeten. Sie haben nicht um Jannah gebeten. Dazu gehört Abu Sahba ibn Ashim. Einmal hat er die ganze Nacht gebetet und in dem letzten Drittel der Nacht sagt er: Allahumma ajirni minan nar. Und dann sagt er: Awa mithli yashtari'u an yas'alaka al-jannah. Er sagt: Ja Allah, schütze mich von der Hölle. Ein Mann wie ich traut sich noch, dich um das Paradies zu bitten. Er fühlt sich niveaulos. Er sagt: Ich traue mich nicht, dich um Paradies zu bitten. Aber mich interessiert das eine Jahr. Schütze mich von der Hölle. Und deswegen, es gibt viele Leute, die sagen von den Gelehrten: Wenn ich nur von der Hölle geschützt bin, das ist das Beste, was es gibt. Nur, dass ich nicht bestraft bin. Zu ihnen gehört auch Atta al-Sulami, ein ganz bekannter Gelehrter. Kana la yas'alullah al-Jannah. Er hat nicht Allah Ta'ala, er bittet nicht um Paradies. Ein Mann, der heißt Salih al-Jurri, der hat ihm gesagt: Ja, Atta, es gibt doch ein Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir Allahum um Paradies bitten. Warum tust du das nicht? Dann sagt er ihm: Kafani an yujirani Allah min an-nar. Es reicht mir, dass ich von der Hölle beschützt bin. Und deswegen, der Haupt und der größte Erfolg, dass du von der Hölle beschützt bist. In einem Hadith steht: Ma min yawmin illa wal jannatu wal nar yas'alan taqulu jannah ya rab qad tabat timari wa atrab utridat anhari wa ashtaqtu ila awliyai fa'ajjil ilayya bi ahli. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Jeden Tag, was vergeht, ruft das Paradies und die Hölle. Beide rufen. Al-Jannah sagt: Ja Allah, meine Früchte sind alle reif. Mein Bau ist vollkommen und schön. Und ich sehne nach meinen Leuten, nach den Gläubigen, nach euch, inshallah ta'ala, nach uns alle. Ich sehne nach den Gläubigen, nach meinen Leuten, sagt sie. Und dann sagt sie: Verhajjil ilayya bi ahli. Ja Allah, mach das schnell, dass meine Leute mich erreichen. Willst du zu ihnen gehören, dann musst du wissen, welcher Weg dich dahin führt. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt nur einen einzigen Weg zum Paradies. Nicht zwei, nicht drei, nicht mehr. Ein einziger Weg. Ibn Mas'ud radiallahu anhu erzählt uns einmal, dass er bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und anderen Gefährten unterwegs waren. Da hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Stück Holz genommen und der hat auf den Boden gemalt, auf dem Sand, eine lange große Strich, Linie, eine gerade Linie. Und dann hat er von dieser Linie Abzweige gemalt. Mehrere. In beiden Seiten. Und dann sagt er, zitiert er eine Ayah von Surat al-An'am. Er malt die Linie, die gerade Linie und die Abzweige und er sagt: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum 'an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. At least Allah Ta'ala sagt: Und das ist mein gerader Weg. Ihr sollt ihm folgen und folgt nicht den Abzweigen. Das ist ein Gebot, was Allah Ta'ala unter euch gelassen hat, woran ihr festhalten müsst. Der Weg zu Allah ist einzig, liebe Geschwister. Und die Wege von Shayatin sind überall. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist der Weg Allahs. Und jeder Abzweig, was ihr seht, ist der Weg vom Satan. An jedem Zweig steht ein Satan. Er ruft zu seinem Weg. So viele Shayatin gibt es in unserer Zeit. Pass auf, mit dem du gehst, mit wem du gehst. Pass auf den du liebst, ob er guter, tugendhafter Mensch oder einer irrgehender. Pass auf, wohin du gehst und was du isst. Pass auf, die Türen von Shayatin sind viel und der Shaitan will uns in der Irre bringen und er will uns mit ihm, wal'iyadu billah, in die Hölle mitnehmen. In Sahih al-Bukhari steht, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal sitzen war und da kamen Engel zu ihm. Eine Gruppe von den Engeln standen an der Seite von seinem Kopf und andere Engel an der Seite von seinen Füßen. Sie sagten ihm, schlaf. Und dann hat er geschlafen. Und dann sagt er, Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt, einer von den Engeln, in einer anderen Überlieferung steht, dass der Engel Jibril war und der andere Mikail. Der Jibril oder der Engel Jibril alaihi salam oder ein Engel hat gesagt, wer gibt ein Gleichnis und ein Beispiel für diesen Mann hier? Für Muhammad. Ein Engel hat gesagt, ich. Und dann sagt er, das Beispiel oder das Gleichnis dieses Mannes ist wie ein Mann oder wie ein König, der ein Haus gebaut hat. Und im Haus hat er einen Raum gebaut, wo es ein schönes Essen steht. Und er hat seinen Gesandter geschickt, geh draußen und ruf die Leute, dass sie von diesem Tisch essen. Und manche sind reingekommen und manche haben die Einladung abgelehnt. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Traum gedeutet. Was sagt er? Amma al-Malik fa-Allah. Al-Malik, der König, ist Allah. Amma al-Dar, das Haus ist der Islam. Wa amma al-Bayt, der Raum im Haus, wo das schöne Tisch ist mit Essen, das ist das Paradies. Und der Gesandte, der den Menschen gesagt hat, kommt zu der Einladung, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diejenigen, die reingekommen sind und die Einladung genommen haben, das sind die Gläubigen. Und diejenigen, die Einladung abgelehnt haben, das sind die Verleugner, die Ungläubigen. Dann seien wir von denjenigen, die Einladung annehmen, dass wir reinkommen mit offenem Herz. Vor dem Paradies hat Allah Ta'ala einen Baum für den Gläubigen bereitgestellt. Was für ein Baum! Es ist nicht wie die Bäume von dieser Dunya. Vergiss die Gesetze hier. Alle Gesetze, die hier gelten, vergiss die, wenn du stirbst. Da gelten andere Gesetze. Allah, der die Gesetze erschaffen hat, er erschafft andere Gesetze, die wir nicht kennen, die gar nicht mit Ort und Zeit zu tun haben. Subhanallah, er kann alles. Ein Baum, was für ein Baum. Hadith steht darüber, Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns über diesen Baum, der vor dem Paradies steht. Und in einem anderen Hadith, Ali ibn Abi Talib hat die Ayah von Surat al-Zumar gelesen, wo Allah Ta'ala sagt über die Gläubigen, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. In dieser Ayah sagt Allah Ta'ala, und wenn die Tugendhaften und die Frommen und die Gläubigen das Paradies erreichen und dann die Türen aufgehen, dann empfangen sie die Engel und sie sagen, Salamun alaikum, Assalamu alaikum, Salamun alaikum, tibtum, ihr seid so rein geworden. Ihr seid zu sauber geworden. Fadkhuluha. Also kommt rein. Khalidi. Ewig zu bleiben. Hier erzählt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum haben sie gesagt, tibtum? Ihr seid rein geworden und sauber. Wieso? Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auch über die Überlieferung von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, sie erzählen uns, was das Geheimnis ist. Bevor wir das Paradies betreten, ist ein großer Baum. Von den Wurzeln dieses Baumes sind zwei Seen, große Seen. Ein See, die Gläubigen trinken davon. Sie trinken davon. Dadurch alle Schädigungen, alle schlechten Sachen, auch was Haram war in ihrem Bauch, alles wird durchgereinigt. Alles wird sauber. Ihre Adern, alles von innen. Und der andere See ist für die Waschung gedacht. Sie gehen dort und sie waschen sich von diesem See. Und dann, sie bekommen keine Hautkrankheit mehr, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihre Häute sind die beste Häute. Und ihr Aussehen ist so schön und alle Schädigungen auch von außen ist weg. Und dann kommen sie rein und sie leuchten im Gesicht. Die Engel sagen ihnen, Tibtum, ihr seid rein geworden. Fadkhuluha khalidin, kommt rein, ewig drin zu bleiben. Und dann kommen sie rein. Auf einmal findet der Mensch viele junge Knaben, die sehr schön aussehen. Man hätte so gemacht, dass man sich gebeugt hat. Man denkt, ist das Gott? Was ist das für eine Schönheit? Niemals hat er so eine Schönheit gesehen. Aber die Engel sagen ihm, das sind eure Diener, eure junge Knaben, die euch bedienen. Heute, jeder oder der niedrigste Lohnte Mensch hat mindestens 10.000 Rulman, junge Knaben, die ihm bedienen. Wie? Er nimmt eine Schüssel aus Gold in der rechten Hand und eine Schüssel auf der linken Hand aus Silber. Und sie sind nur für dich da. Bevor du gerade sprichst du, viele kommen. Was kann ich tun? Was will ich tun? Du bist der richtige König da. Diese Knaben, die fragen, ist er das? Sie wissen, sie sind ja Paradieseinwohner. Ist er das? Das ist der Aziz oder Mohammed oder Ibrahim, der Sohn von so und so. Ist er das? Dann sagen sie, ja, er ist das. Habt ihr nicht gehört? Sein Name wurde gerufen. Und dann geht die Nachricht zurück. Sie sagen zu den anderen. Und dann wird ein Rufer, der sagt ihm, geh zu deinem Haus. Es gibt ein Haus, wo er sich zum ersten Mal diese Ruhe nimmt, die erste Ruhe, wo er sitzt. Und er kommt rein, er sitzt, auf einmal guckt er auf die Säule von diesem Bau, von diesem Haus. Er sieht, dass alles von Perlen ist. Drei verschiedene Arten von Perlen. Alles wurde mit Perlen gebaut. Rote und grüne und weiße. Die leuchten nicht wie die Perlen von jetzt. Man hat so einen kleinen Stein und man ist Millionär heutzutage. Oder ein paar Steine und er hat sie in einem Koffer oder als ob er, weiß ich nicht, die ganze Welt besitzt. Hier, seine Säule sind von diesen Perlen. Vom Paradies, nicht die Perlen von hier. Viel besser. Auf einmal macht er seinen Kopf hoch والله sagt Muhammad صلى الله عليه وسلم, wenn Allah nicht ihm die Kraft gegeben hat, dass er uns andere Kräfte gibt, wallahi, die sie beleuchten, sie hätten seine Augen und sein Sehen vernichtet. Von diesem Beleuchtung, wie die Decke ist, aber er lebt in anderen Gesetzen. Er genießt das. Top Luxus. Aber wir müssen erst mal klopfen, bevor wir reinkommen. Ich bin schon drin. Deswegen kehren wir zurück, um zu sehen, wie die Türen vom Paradies aussehen. Und wie viele Türen gibt es überhaupt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith sahih bei Bukhari und Muslim: Man anfaqa zawjaini fi sabilillah du'iya min abwab al-jannah. Ya Abdullah, hada khayr. Faman kana min ahli as-salat du'iya min bab as-salat. ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر أفيهم رجل يدعى من كل هذه الأبواب يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون أنتهم. محمد صلى الله عليه وسلم sagt, erzählt uns über ein Geschehnis vor der Tür des Paradieses. Wenn du in einem Flughafen bist und dann hörst du deinen Namen, Herr Ibrahim, so und so, der soll bitte zur Information kommen. Dein Name wird erwähnt. Du gehst hin. Dort, in diesem Platz, die Leute werden mit ihren Namen gerufen, mit deinem Namen und deinem Nachname und dem Namen von deinem Vater. Du wirst gerufen. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der ein Paar für Allahs Weg ausgibt, das heißt 2 Euro, 200 Euro, 2 Hammel, ein Paar, 2 Bücher, derjenige, der für Allahs Weg ein Paar gibt, er wird am Tag der Auferstehung vor den Türen des Paradies gerufen. Ya Abdullah, O Abdullah, in einer anderen Überlieferung, Ya Fulan ibn Fulan, O der so und so, der Sohn von so und so. Der wird gerufen, Hada Khayr, hier ist das Gute, komm her. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der zu den Betenden gehörte, der kommt von der Tür des Gebetes. Und derjenige, der zu den Dschihad-Kämpfer gehört hat, der kommt von der Tür des Dschihads. Und derjenige, der zu den Fastenden gehörte, der kommt von einer Tür, die heißt Ar-Rayyan. Und derjenige, der zu den Almosengebenden gehörte, der wird zu einem von der Tür gerufen, die heißt die Tür von Sadaqa, von der Almosen. Und mehrere andere Türen. Da sagt Abu Bakr, ja, Rasulullah, guckt mal, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer nach dem Besten gesucht haben. Sie gucken nicht unteren Niveaus. Sie wollen die besten Niveaus erreichen. Ja, Rasulallah, gibt es jemanden, der von allen diesen Türen gerufen wird? Oh, Aziz, du kannst alle wählen, alle Türen kannst du wählen. Und der Tür von Rayyan, er sagt, komm bitte zu mir. Der andere sagt, komm bitte von mir rein. Der andere, jeder hat die Ehre, dass er dich empfängt. Gibt es jemanden, der von allen Türen gerufen wird? Er sagt ihm, na'am, es gibt's. Und ich wünsche, dass du das bist. Und ich wünsche, dass du das bist. Wa arju an takuna antahu. In einem anderen Hadith, das ist bei Muslim, ما منكم من أحد يتوضأ فيبالغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Derjenige, der sich wischt, rituelle Waschung für das Gebet, aber er ist damit bekannt, dass er immer die Waschung neu macht und immer seine Waschung bewahrt. Nicht jemand, der nur für das Gebet sich wischt. Nein, er geht in die Toilette rein, er kommt nicht raus, erst wenn er sich wischt. Immer ist er in der Waschung. Jemand, der immer diese Waschung bewahrt, Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der zu dem gehört und sich wischt und am Ende der Waschung sagt, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Am Tag der Auferstehung wird er von allen 8 Türen gerufen, dass er reinkommt von der Tür, die er will. Also hier steht 8. Es gibt 8 Türen für das Paradies. Eine andere Riwaya von Tirmidhi, die sagt, nach Ashhadu an la ilaha illallah, er kann sagen, Allahumma ij'alni min al-tawwabina wa ij'alni min al-mutatahhirin. In einer anderen Überlieferung von Abu Dawud und Ahmed, er guckt auf dem, thumma yanzuru ila as-sama, er guckt Richtung Himmel oben und er sagt diese Dua. Inshallah, alles ist khair. Es gibt eine andere Hadith bei Ibn Majah, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغ الحج إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء. Wenn jemand 3 Kinder verhilft, bevor sie erwachsen werden, und er ist dabei geduldig geblieben, am Tag der Auferstehung empfangen ihn seine Kinder von allen 8 Türen, dass er alle von den Türen wählt, wo er reinkommen will. Also, es gibt 8 Türen im Paradies. Wie groß sind die Türen? 1 Kilometer breit? 2? 3? Nee, es ist nicht mit Kilometern zu messen. Es ist nicht mit Kilometern zu messen, sondern mit Jahren, Reisen für Jahre. Es steht mehrere Hadith. Al-Hadith bei Bukhari und Muslim, sahih. والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. والله محمد صلى الله عليه وسلم sagt zwischen den Pfosten, der Türpfosten, zwei Ecken von der Tür des Paradieses, von einer zu den anderen, es ist genauso wie der Abstand zwischen Mekka und Al-Basra. Mekka und Al-Basra. In einer anderen Überlieferung, ein Reisender, der 40 Jahre läuft. Zwischen diesem Pfosten und dem anderen. Ein Reisender, der 40 Jahre läuft. Und, oder eine andere Überlieferung, ein Mann, der Pferd hat, ein starker Mann mit starkem Pferd, der durchreist von dieser Tür-Ecke zur anderen, 3 Tage und 3 Nächte ohne zu stoppen und mit der größten Geschwindigkeit. Der andere laufend, 40 Jahre laufen. Subhanallah, was ist das für eine Tür? Und trotzdem, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rimaya bei Ahmed, أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وله كظيم وهو مكتظ. محمد صلى الله عليه وسلم قال Ihr seid die 70. Nation. Es gab viele Nationen vor dieser Umma. Und wir sind die 70. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und wir sind die Beste und die Geehrteste bei Allah subhanahu wa ta'ala. Nation und wir sind die erste Nation, die in das Paradies eintritt. Allahu Akbar. Und dann sagt er, Wallahi, zwischen den beiden Ecken von der Tür des Paradieses ist eine Reise eines Laufenden von 40 Jahren und es wird ein Tag kommen, wo es ganz, ganz voll ist, dass die Leute sich mit einem Schulter und dass man Angst für seine Hand hat, dass man seine Hand verliert sogar. Es wird eine Zeit kommen, wo die Türen ganz voll sind. Wie sehen diese Türen aus? Wallahi, heutzutage, man wundert sich manchmal, wenn er in einem teuren Einkaufszentrum war. Und dann sieht er auf einmal, es war Glas. Und dann kommt diese Glas öffnet sich. Glastür. Und öffnet sich mit Sensoren und automatisch. Und sieht so schön aus. Das Paradies und die Tür des Paradieses ist noch besser. Qatada, das ist einer der Großgelehrten von Tafsir. Er hat die Ayah Mufattahatan Abwaabuha. Eine Ayah, die sagt, die Türen sind von im Paradies offen für die Gläubigen. Und dann sagt er, Abwaabun yura zahiruha min batiniha. Wabatinuha min zahiriha. Tatakallam, watukallim, watafhamu ma yuqalu laha in fatihi wan khaliqi. Allahu Akbar. Es gibt keine Fernbedienung. Deine Fernbedienung ist das, deine Sprache. Türen. Sie verstehen, was du sagst. Sie sprechen. Und sie hören und sie verstehen. Und du sagst ihnen, öffne dich. Wie man sagt, was sagt man, öffne dich, oh? Wie heißt das? Sesam. Hier gibt es kein Sesam. Richtiges. Öffne dich. Dann öffnet sich das. Wie sehen diese Türen aus? Qatada radiallahu anhu hat gesagt, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Das Innen der Tür wird gesehen, ist sichtbar. Und das Außen von der Tür ist sichtbar. Durchsichtig, wie erklärt man das? Das Außen und das Innen der Tür sieht man. Das sind wie durchsichtige Türen, aber eine andere Art, die wir nicht kennen. Qala Abu Shaykh bi sanadi an al-Fizari li kulli mu'min fi al-Jannah arba'atu abwab. Jeder Muslim, jeder Mu'min, wenn er im Paradies ist, jetzt sprechen wir über die Türen, auch im Paradies, da hast du mashallah so viele Paläste. Und die Türen von deinen Palästen oder auch im Paradies drin, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt vier Toren, wichtige Toren. Die darfst du jetzt nicht vergessen. Das ist eine Information für dich. Im Paradies gibt es vier Türen für jeden Mu'min. Eine Tür, von dieser Tür kommen seine Gäste von den Engeln. Die Engel besuchen dich. Und die kommen von einer extra Tür. Und dich zu beglückwünschen und die Begrüßung zu geben. Eine andere Tür, von dieser Tür kommen die Hur al-Ain, die Huris, die Frauen des Paradieses. Eine extra Tür für sie, von ihnen, von dieser Tür kommen sie rein. Und eine Tür, es ist zu. Das ist die Tür, wenn man die Hölle besichtigen will. Und die Leute der Hölle, damit man weiß, was für ein Hund Allah Ta'ala ihm gegeben hat und was für eine Gnade er hat, dass er ab und zu mal guckt, wenn du willst. Und eine andere Tür, MashaAllah, und das ist die beste Tür. Das ist eine Tür, wo du Allah Ta'ala besuchen kannst. Allah zu besuchen. Ja, es steht in der Sunna, dass die Mu'minin ihren Herrn besuchen werden. Es gibt Leute, die Allah Ta'ala jeden Tag besuchen. Allahumma ja'alna minha. Allahumma adkhilna al-jannata min abwabiha al-thamaniyah. Allahumma la tahrimna al-jannah. Allahumma la tahrimna na'imaha ya Rabbi. Es gibt diese Tür, die heißt Babul Fima Bima Huwa Bima Dar al-Salam. Suhail ibn Abi Saleh, der sagt, die Tür des Paradieses hat eine 100-Tür-Klopfer. Guckt mal, du kannst, wir wissen den Namen, aber wie das aussieht, wie groß, wie wird das benutzt, wie wird das, das ist alles offen. Lassen wir zu Allah Ta'ala. Aber wir wissen, dass es was Materiales gibt, Materialisches, was man klopft, eine 100-Tür-Klopfer, ein Halaqa, die ist aus Jaspis, aus Rubinen. Und As-Safiha, diese Metall, was da drauf kommt, wenn du Halaqa mit dem Halaqa klopfst, das ist aus Gold. Und es wird geklopft von wem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt in einem Hadith sahih: Ana awwalu man yatruku bab al-jannah. Ajidu Ridwan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Ich bin der Erste, der in der Tür des Paradieses klopfen will. Und da finde ich Ridwan. Wer ist Ridwan? Guckt mal, im Paradies gibt es genug Engel. So viele Engel. So viele auch, die dich bedienen. So viel. Und ihr Führer und der größte Führer dieser Engel für das Paradies ist Ridwan. Er heißt Ridwan. Wem er Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, man ant. Er sagt ihm, Ana Muhammad. Ich bin Muhammad. Er sagt, umirtu. Ich wurde befohlen. Ich wurde befohlen, dass ich niemandem die Tür aufmache vor dir. Du bist der Erste, der die Tür eintritt. Und dann sagt er ihm, und dann steht er auf. Wir wissen nicht, wie er steht, aber er steht auf. Und dann sagt er ihm, ich habe die Tür aufgemacht und ich mache niemals eine andere Tür auf. Das heißt, andere Engel werden das übernehmen. Er hat so viele Arbeiter. Aber für dich öffne ich persönlich für die Ehre des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und dann sagt er, und ich werde für niemanden anderes stehen. Er steht für Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und er bedient Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Das ist genauso wie in einem Palast so viele Diener und so, und da gibt es einen Direktor dafür und der Direktor selber kommt mit seiner Kleidung und er bedient den Chef. Dieser Ridwan, radiallahu anhu, wa alayhi salam, er öffnet die Tür für Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er steht für ihn auf und er sagt, ich wurde befohlen, dass ich nur für dich die Tür aufmache. Du bist der Erste und ich stehe für dich und für keinen anderen nach dir. Das ist eine Stellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In der Tür des Paradieses gibt es ein Schrift. Ein Schrift. Alle Leute sehen das. Es ist geschrieben, welche Schrift und wie schön. Lassen wir uns überraschen. Alles im Paradies ist das Beste aller Besten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und der Hadith ist bei Abu Dawud, und Al-Albani hat das als Hasan bezeichnet. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, in tuliqa bi rajulin ila al-jannah, farafa'a ra'sahu, fa'idha huwa ala babi jannah, maktubun alayhi, as-sadaqatu bi'ashri amthaliha, wal-qardu al-wahid bi-thamaniyata'ashr. Ein Satz, zwei Sätze werden, es sind geschrieben auf der Tür des Paradieses. Und die hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesehen, als er emporgehoben wurde und das Paradies gesehen hat. Der Hadith ist bei Ibn Majah. Er hat gesehen, dass es zwei Sätze geschrieben sind. Der erste Satz, As-Sadaqa bi-Ashri Amthaliha. Der Almosen wird mit 10 gezählt. Wenn du etwas ausgibst für Allah, du kriegst dafür, als ob du 10 gegeben hast. Du hast 1 Euro gegeben, nein, bei Allah 10 Euro. Du hast 1000 Euro, nein, du hast 10.000 Euro. Und den Lohn dafür. So steht, Almosen ist mit 10 gezählt. Und der zweite Satz, Aber das Bogen, das Geldbogen, ist mit 18. Da hat mir Hamisas in den Dschibir gefragt, warum? Almosen, was man gibt, ist mit 10 gezählt. Und das Bogen, das geborgte Geld, wenn ich jemanden borge, wird mit 18 geborgt. Er sagt, in ja. Almosen, wenn jemand dich um einen Almosen bittet, es kann sein, dass er, er hat das Geld, er hat genug, aber trotzdem fragt er nach Geld. Aber wenn jemand dich nach Geld fragt, dass du ihn borgst, er braucht das sehr. Dieses Geld ist ganz anders. Der Mann, er braucht das richtig. Deswegen will er das Geld borgen. Der andere, der kann betteln, aber er hat ja genug, aber er bettelt ja immer. Aber der andere, wenn er borgt, er braucht das mehr. Und deswegen ist dieser Hasana vermehrt bei Allah subhanahu wa ta'ala. أول من يدخل الجنة وأول من يطلع Wer kommt zum ersten, das ist der erste, der reinkommt, das ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er ist der erste, der das Paradies, eintritt. Es gibt aber auch einen Schlüssel für das Paradies. Was ist dieser Schlüssel? Haben wir diesen Schlüssel? Haben wir diese Schlüssel mit seinen Zähnen? Es gibt Leute, sie haben den Schlüssel, aber die Zähne sind nicht vorhanden. Was ist dieser Schlüssel und was sind diese Zähne? In Bukhari steht ein Hadith. قِيلَ لِوَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهِ oder مُنْبِهِ أَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ ليس من مفتاح إلا وله أسنان فإن كنت بمفتاح له أسنان فتح لك dieser Wahb ibn Munbih wurde gefragt ist der Schlüssel des Paradieses لا إله إلا الله er sagt doch es ist doch das ist der Schlüssel des Paradieses aber der braucht Zähne Und ein Schlüssel ohne Zähne, du kommst damit nicht rein. Die Gelehrten sagen, die Zähne sind die Taten. Deine Werke. Du kannst La ilaha illallah sagen und dann, okay, La ilaha illallah. Und dann machst du gar nichts. Du machst nicht die Gebote Allahs. Die Taten. Abdurrahman, Abdurrahman und Abdullah. Abdurrahman, geht's mal zu Mama. Geht's mal. Jalla, geht's mal. Angst? Geh, und brauchst du keine Angst? Geh mal. Nein. In Ahmed steht, Muslim, Imam Ahmed, Miftah al-Jannah, Shahadatu an la ilaha illallah. Der Schlüssel des Paradieses ist la ilaha illallah, dass du diese Glaubensbekenntnis sprichst und danach lebst, da hast du den Schlüssel. Freu dich! Du hast erstmal etwas in Hand. Und dann haben wir eine andere Hadith. Bei Imam Ahmad bin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah Ta'ala hat für jede Sache einen Schlüssel. Einen Schlüssel vorgeschrieben. Für das Gebet gibt es einen Schlüssel. Was ist das? Die Waschung. Die rituelle Waschung. Für den Hajj, wenn du pilgerst, für den Hajj gibt es einen Schlüssel. Was ist Al-Ihram? Dieser Kleid, was du anziehst und für, dass dein Gebet erfüllt wird, für die Erfüllung des Bittgebetes, gibt es einen Schlüssel. Ad-Dua, dass du deine Hände hochhebst und dass du Allah bittest. Und ein Schlüssel für das Wissen, dass du Wissen bekommst, was ist das? Das sage ich euch und mir auch. Gut zuhören und sich konzentrieren. Husnul Isra wa Husnul Su'al. Gut zuhören und gut fragen. Es gibt Leute, die fragen nicht gut. Die haben Fragen, die gar keinen Nutzen bringen. Aber es gibt direkte, wissenschaftliche, gute Fragen, die uns vieles geben. Also gut fragen und gut zuhören. Auch der Sieg hat einen Schlüssel. Das ist die Geduld. Seid geduldig. Alle Muslime, die auf dieser Erde unterdrückt sind und kolonialisiert sind, wir sagen ihnen, für den Sieg gibt es einen Schlüssel. Dann hält auf den Schlüssel, sucht den Schlüssel. Die Geduld. Geduld. Allah Ta'ala gibt den Sieg. Auch, dass Allah Ta'ala die Gnaden für dich vermehrt. Nicht nur, dass du 1000 Euro pro Monat hast, sondern 2000. Nicht, dass du ein paar Geschäfte machst, sondern hunderte Geschäfte. Da gibt es dafür auch einen Schlüssel. Ash-Shukr, dass du dankst. Wenn es dir gut geht, vergiss nicht, Dankbarkeit zu zeigen zu Allah Ta'ala. Danken ist der Schlüssel dafür. Für den Erfolg, der Schlüssel ist At-Taqwa, Gottesfurcht. Wenn du erfolgreich sein willst und wenn du Al-Akhira, den Jenseits, gut haben willst, der Schlüssel dafür, dass du dich von den Gelüsten und den Begierden dieser Dunya fernhältst. Und der Schlüssel, dass du deinen starken Glauben bekommst, was ist das? Nachdenken. Denk an die Geschöpfte von Allah. Himmel, Erde, alle Geschöpfte. Dieses Nachdenken, das ist ein Schlüssel für die Verstärkung deines Glaubens. Und der Schlüssel für ein gutes Leben deines Herzens, dass du den Koran mit Verstand und mit Kopf und mit Herzen liest. Und dass du die Sünden verlierst. Sünden verlierst. Die Sünden machen die Herzen schwarz. Die Sünden zerstören dein Herz. Die Sünden machen dir eine Dunkelheit in deinem Gesicht. Die Sünden entfernen dein Herz von deinem Herrn. Die Sünden entfernen dich von dem Weg des Paradieses. Die Sünden zerstören dein Iman. Die Sünden sind die Tür für den Scheitan zu deinem Herz, dass er dich beherrscht. Die Sünden sind die größte Zerstörung eines Muslims. Das ist der Schlüssel für Paradies. Viele Leute kommen ins Paradies. Ein Mann kam zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagte: Ja, Rasulallah. Der Hadith sahih bei Muslim. Er sagt: Ja, Rasulallah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu jannah. Zeig mir ein Werk, ein Tat. Wenn ich das mache, dann komme ich dadurch ins Paradies rein. Er sagt ihm: La tushrik billah. Mach keine Beigesellung zu Allah. Keine Götzen. Ja? Keine Kuh dienen, wie in Indien. Ja? Und die Leute sehen eine Kuh auf der Straße, auf einmal beugen sie sich alle zu ihrem Herrn. Und nimm nicht das Geld auch als Gott und andere Ideologien als Gott, wal'iyadu billah. Das ist wichtig. Die Beigesellung, er sagt ihm. Und Nummer zwei, verrichte dein Gebet. Und Nummer drei, gib die Zakat, Almosen. Und dann sagt er ihm, und faste den Monat Ramadan. Und mach Al-Hajj. Er sagt ihm: Wallahi, walladhi nafsi biyadih. Bei Allah, ich werde nicht mehr, nicht weniger machen. Nur das, was du mir sagst. Das war ein Araber aus dem Dorf, ein Wüsten-Araber. Die waren direkt, wie man sagt, geradeaus. Die waren richtig, die nehmen die Sache so, wie es ist. Ich will ins Paradies rein, wie? Er sagt im Gebet, Fasten, das und das. Alles klar, mehr mache ich nicht, weniger mache ich nicht. Mohammed Sassim hat gelacht und dann sagt er zu seinen Gefährten: Wollt ihr, dass ich euch jetzt ein Einwohner des Paradieses zeige? Sie sagen: Ja, ja, ist klar. Sagen sie: Gucken Sie, guckt auf diesen Mann, das ist der. Das ist er. Er kommt ins Paradies. Auf jeden Fall. Weil er das mit Ehrlichkeit sagt. Mit gutem Herz. Aber das Problem, die Muslime heutzutage haben Probleme mit ihrem Gebet. Er liest das Gebet von Dhuhr bis Asr. Und er liest Asr bis zum Maghrib Gebet. Also wo ist dieser Wüsten-Araber von ihm? Er ist weit entfernt von ihm. Der Mann war ehrlich. Ich werde das verrichten. Und deswegen müssen wir mehr und mehr tun. Noch ein anderer. Es gibt ein bisschen Passé für das Paradies. Ein Pass. Ein Ausweis. Den jeder bekommt. Gestempelt. Wir wissen nicht, wer das Stempel ist. Aber gestempelt. Kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Keineswegs. Das Buch der Frommen ist wahrlich im Illiyin. Und was lässt dich wissen, was Illiyin ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen, in das die Allah nachgestellten Einsicht nehmen. Die sind dabei. Darüber haben wir ein Hadith. Von Al-Bara' ibn Azib, Hadith von Ahmad und Sahih ibn Hibban, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand stirbt, wenn ein Gläubiger stirbt, da empfangen ihn die Engel, Todesengel. Die kommen mit schöner Kleidung, mit schönem Geruch, mit schönem Aussehen. Und sie haben in ihren Händen Tücher von dem Paradies. Von dem Paradies. Und sie nehmen die Seele. Er sagt zur Seele, ja, ihr Tuhan Ruhu Tayyibah, Ukhruji ila Mardatin min Allah. O du reine, gute Seele, komm zu dem Wohlgefallen deines Herrn. Und die Seele wird genommen und ganz leicht wird sie rausgehen, genauso wie eine Wassertropfe von dem Hahn, Wasserhahn rauskommt. So kommt die Seele raus. Gleich holen sie die Seele in den Tüchern von dem Paradies. Wohin damit? Sie gehen hoch Richtung Himmel. Dazwischen gibt es Engel. Die gehen runter, hoch, runter, hoch. Es gibt überall Engel. Es ist so voll mit Engel. Ganz, ganz voll. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt uns diesen Himmel. Er sagt, Attatis Sama' wa haqqa laha an ta'utta ma min mawdi'i qadamin illa malakun sajidun lillah. Der Himmel bebt. Und es muss sein, dass sie bebt. Warum nicht? Und jede Fußabtritt, jede Fußgröße, zwischen jeder Fußgröße gibt es einen Engel, der sich niederwirft. Es ist so voll, ganz, ganz voll. Und die Engel, die zwischen Himmel und Erde, sie treffen diese Todesengel, die diese schöne Seele hochbringen. Da sagen sie, oh, wem gehört diese schöne, saubere Seele? Sie sehen das, wissen wir nicht wie, Geruch, wie die leuchtet, wie der Empfang ist, wem gehört das? Dann sagen sie, das gehört zum Sadiq oder Ibrahim oder Muhammad, der Sohn von so und so, der gute Mann, der seine Gebete bewahrt hat, der auf Sonntagsunterricht gekommen ist. Das ist auch ein Zeugnis für dich, dass du für Allah kommst. Und dann sagen sie, das ist er. Und dann beten sie für ihn. Sie gehen hoch mit der Seele. Sie klopfen an der Tür des Himmels. Dann sagen sie, wer ist da? Dann sagen sie, wir tragen die Seele von dem so und so, dem Sohn von so und so. Dann sagen sie, marhaban bihi. Willkommen. Dann öffnen sie die Türen. Alle Engel tragen, oh, was ist das für eine schöne Seele? Die gehen hoch, hoch, hoch, bis sie den Himmel erreichen, wo Allah ist. Wo Allah Ta'ala mit seinen nahegestellten Engeln ist. Dann sagt Allah Ta'ala zu seinen Engeln, schreibt, guckt mal, wir haben drei Gelegenheiten. Wenn du geboren bist, da dieses Buch, wo es geschrieben wird, dieses Ausweis wird auch erschaffen. zeigst das und kommst damit heim. Jetzt kommt die Seele hoch. Allah Ta'ala sagt zu seinem Engel, schreibt den Namen meines Dieners von Aliyin. Schreibt ihn von Aliyin, von dem besten Hochgestellten. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْضُومٌ. Eine ausgezeichnete Buch von Allah Ta'ala. Und die nehmen dieses Buch. Wisst ihr, was steht in diesem Ausweis? Wir haben ein Hadith darüber. Hadith von Tabarani bin Mu'jami. لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز. إلا بجواز. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان. أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. Es steht in deinem Buch, sagt Muhammad SAW, im Namen Allahs, des Erbarmens, des Barmherzigen. Das ist ein Buch von Allah. Also das ist ein Befehl von Allah. So steht. Nimmt mein Diener so und so, der Sohn von so und so, in einen hohen Paradies rein, wo es von allen Früchten abhängt und aufgeht. Also wo alle Früchten überall auf dem Paradies liegen. Das steht in deinem Buch. Damit kommst du rein. Aber wo kommt er hin rein? Wo? Wohin? Es gibt mehrere Stufen, liebe Geschwister. Mehrere Stufen. Allah Ta'ala, yarhamukallah. Allah Ta'ala sagt in Surah Nisa, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben, außer die eine Schädigung haben, den sie auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihren eigenen Personen abmühen. Also diejenigen, die bleiben und nicht mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Schlacht gegangen sind, weil sie Schädigung haben, sie sind behindert oder, trotzdem, sie sind nicht gleich mit denjenigen, die mit ihm gegangen sind. Allah hat den sich mit ihren Besitz und ihren eigenen Personen abmühenden einen Vorzug gegeben vor denen, die sitzen bleiben. Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Doch hat Allah die sich abmühenden vor denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt, mit mehreren Stufen bevorzugt. Es gibt Stufen im Paradies. Im Sahih Bukhari und Muslim steht, dass die Bewohner des Paradieses die anderen Bewohner sehen. Oder was heißt, die anderen Paradiese sehen. Es gibt mehrere. Manche sehen ein hohes Paradies, wie wir jetzt einen Planet auf dem Himmel sehen. Wenn er beim Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang nicht deutlich sichtbar. So weit, so hoch. Sie sind groß. Sie sind sehr, sehr hoch. So steht im Hadith, dass wir sie sehen, dass diejenigen sie sehen wie ein Planet, der im Himmel ist. Und dann sagen sie zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, Rasulullah, sind das Stufen nur für die Propheten? Dann hat er gesagt, nein, nicht nur für die Propheten. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ. Zu ihnen gehören auch Männer und Frauen, also Männer, in Männer steht auch Frauen, Männer, die an Allah glaubten und den Propheten gefolgt sind. Richtig gefolgt sind. Dazu, dort gibt es auch solche Leute. In einer anderen Überlieferung von Imam Ahmed, auch die Leute, die einander in Allah geliebt haben, sind in diesen höchsten Stellen. Allahu Akbar. Was verpassen wir? Humul mutahabuna billah. Auch sind in diesen höchsten Stufen. Auch ein Beweis, der uns beweist, dass das Paradies in Stufen ist. In Ahmad steht, yuqalu li sahib al-Quran. Lehren den Koran auswendig, sage ich dir. Hör, was Allah Ta'ala für denjenigen bereitet, der den Koran versucht auswendig zu lernen. Yuqalu li sahib al-Quran, idha dakhala al-Jannah. اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. Derjenige, der den Koran hat, wird extra gerufen. Es wird ihm gesagt, lies, was du auswendig kannst. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, bei jeder آية geht eine Stufe höher. Bei jeder آية geht eine Stufe höher, bis keine آية mehr in seinem Kopf hat. Deswegen sagen die Gelehrten, es gibt mehr als 6000 Stufen im Paradies. Es gibt 100 Paradiese, Stufen, aber da drin, in diesem Paradies, gibt es auch tausende Stufen drin. In Firdaus zum Beispiel. Al-Firdaus ist die höchste Paradies. Aber auch in Firdaus selber, Firdaus ist ein allgemeines Wort für eine ganz, ganz große Paradieses, wo es viele Stufen gibt. In Firdaus gibt es auch die höchste Stufe. Die heißt Al-Wasila. Wir kommen noch dazu. Aisha radiallahu anha erzählt uns über einen Mann. Der kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ya Rasulallah, wallahi, ich liebe dich so sehr. Nicht nur, ich liebe dich mehr als mich selbst. Und mehr als meine Familie. Und mehr als meine Kinder. Aber, ja, Rasulullah, wenn ich zu Hause bin, der Hadith ist bei Abu Na'im von Hilya, er sagt, wenn ich bei zu Hause bin, dann denke ich an dich. Und dann kann ich nicht geduldig bleiben und dann beginne ich zu weinen, weil ich denke daran, dass ich sterbe und dass du auch stirbst und dass ich nicht deine Stufe erreiche im Paradies. Und dass ich dich nicht mehr sehe. Muhammad sallallahu alaihi wasallam konnte keine Antwort geben. Er konnte keine Antwort geben, bis die Antwort von dem siebten Himmel kam. Für uns alle. Derjenige, der Allah und seinem Gesandten gehorcht, er wird am Tag der Auferstehung im Paradies mit den Propheten und mit den Siddiqin, die besten ehrlichen Gläubigen, und mit Shuhada, die Zeugenden oder die Märtyrer, die Zeugen, Zeugnis ablegen, das ist wie die Engel. Beste Engel, was Salihin mit dem Frommen und Tugendhaften. Also, die Sache ist gelöst. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam einmal zu, ein Mann kam zu ihm, er sagte ihm: Ja, Rasulullah, einer von uns liebt bestimmte Leute, aber er erreicht nicht ihre Stufe. Wo wird er sein im Paradies? Er gibt uns die Botschaft. Er sagt ihm: Al-Mar'u ma'a man ahab. Du wirst mit denen sein, den du geliebt hast. Vorsicht! Wenn du Michael Jackson liebst, über allem, dann bist du mit ihm. Wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebst, dann bist du mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du irgendeine Sängerin, nackte Sängerin liebst, dann wirst du auch, wal iyadu billah, dort sein mit ihr. Deswegen pass auf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, du wirst mit denen sein, mit denen du liebst. Liebe Abu Bakr, wallahi, es tut mir leid. Manchmal kommst du zu einem Muslim, ha? Muslim. Er heißt Abdullah, Muhammad, Ibrahim. Seine Eltern sind Muslim. sagst ihm, Bruder, kennst du Umar ibn Khattab? Hä? Wer ist das? Wer ist das? Er kennt dich, Umar ibn Khattab. Kennst du Mu'adh ibn Jabal? Kennst du Salman? Salman al-Farisi? Kennst du Hudayfa ibn al-Yaman? Kennst du Abdurrahman ibn Auf? Hä? Er ist sprachlos. Kennst du Maria Karim? Ja klar, oder wie die heißt. Kennst du, wie heißt die? Ich kenne gar nicht diese, ich will sie auch nicht kennen. Kennst du den Singer so und so? Ja, klar. Er beginnt dir zu erzählen. Er hat ein Problem, er hat im Jahr 1995 einen Unfall und nach dem Unfall ist er ein oder zwei Krankenhaus geblieben und dann hat er eine Krankheit bekommen, aber jetzt, und er hat eine Frau geheiratet und die zweite und er hat so viel Geld und er lebt in dieser Stadt und er hat ein Haus in einer anderen Stadt und im Urlaub geht er hin und was mag er und seine Hobbys sind so, alles mögliche. Erzählt er über diese Person. Ja Allah, das ist ein Gefahr für uns. Das sind die Gefahrglocken, dass wir nicht unsere Männer, die Männer der Geschichte nicht kennen. Kennst du die Geschichte von dem Islam, von Andalusien? Nicht. Kennst du die Geschichte von Khilafa Rashida, von Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali? Kennst du die großen Gelehrten von Sahaba, Radhiyallahu anhum? Das ist eine Schande, wenn du sie nicht kennst. Und deswegen bewegen wir uns dafür, dass wir uns um diesen Männer, dass wir uns für diesen Männer kümmern. Sie haben die Menschheit Lehren gegeben. Das sind die Leute durch ihnen, nach Allah Ta'ala, durch ihnen sind wir Muslime. Durch ihnen hat der Islam die ganze Erde erreicht. Allahu Akbar. In 100 Jahren kam der Islam bis ganz Afrika, Nordafrika, bis zu Paris und bis zu Indien und Afghanistan und Pakistan und diese und China. Allah, 100 Jahre. Männer haben die ganze Geschichte in 100 Jahren geändert. Das ist nicht einfach, wallahi, das ist einfach gesagt. Aber gemacht, wie haben sie das getan? Diese Leute haben nicht für Dunya gelebt, sie haben nur für Allah gelebt, nur für Akhira gelebt. Allah Ta'ala sagt, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fi at-taurati wal-injili wal-qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'tum bih وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين diese Aya, das was Allah Ta'ala hier sagt, wird vor der Tür des Paradieses stattfinden. Das ist der Kaufvertrag, was ich euch gesagt habe. Es gibt einen Kaufvertrag zwischen Allah und seinen Dienern. Und dieser Kaufvertrag ist im Koran und im Evangelium und in der Tora beschrieben und festgesetzt. Und den werden wir am Tag der Auferstehung hören. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer? Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft. So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt. Denn das ist der großartige Erfolg. Wer kommt da rein? Wer hat diesen Kaufvertrag? Wer wird da unterschreiben? Wer wird diese Ehre haben, Kaufvertrag mit Allah abzuschließen, das sind die. Al-Ta'ibun für die Gläubigen, die in Reue umkehrenden. Das sind diejenigen, die immer bereuen, die nicht in den Sünden bleiben. Er macht Sünden aus Schwachheit, aus Schwäche. Ja, Allah, vergib mir gleich zurück. Das sind die, die in Reue umkehrenden, die Allah dienenden, die Lobenden, die auf Allahs Weg umherziehenden, die sich verbeugenden, die sich niederwerfenden, die das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten, die Allahs Grenze beachten und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. Willst du zu ihnen gehören? Du hast die Wahl. Du lebst noch. Du atmest noch. Verpasse nicht deine Zeit. Wallahi, du wirst es bedauern. Du wirst bedauern, dass du eine Minute in diesseitigem Leben nicht gut genutzt hast. Das ist der Kaufpreis. Es gibt einen Mann, der heißt Halida. Ist bekannt. Deswegen müssen wir diese Person kennen. Halida. Ein junger Mann. Ein ganz junger Mann, der in der Schlacht von Badr mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist. Er ist tot. Er ist gefallen in Schlacht. Da kam die Nachricht nach Medina, nachdem sie zurückgekehrt sind. Allahu Akbar. Fataha wa nasar. So, ich werde inshallah reden. Die Nummer, nicht? So. Was wollte ich sagen über Halida, ja? Der ist in der Stadt gefallen. Und da kamen sie, nachdem sie in Medina kamen, seine Mutter kam zu Muhammad und sagte: Ja, Rasulallah, Ibni, mein Sohn, Halida, Aynahu, wo ist er? Wenn er im Paradies ist, dann bin ich geduldig und froh. Wenn das aber nicht so der Fall ist, dann werde ich dir so ein Heulen und ein Weinen zeigen. Ich werde so viel heulen und weinen. Und dann sagt er: Ja, Umma Harita, inna hajinan, wa inna ibnaki qad asaba al-firdaus al-a'la. Ja, Umma Harita, das sind viele Arten von Paradiesgarten. Und dein Sohn hat die höchste Stufe von Firdaus erreicht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das sind Leute, die bei Allah subhanahu wa ta'ala den Kaufpreis als bestätigt bekommen haben. Al-Firdaus, die höchste Stufe des Paradieses, ist Firdaus. Aber in Firdaus gibt es Stufen. Und die höchste Stufe ist Al-Wasila. Al-Wasila. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt: Ja, Rasulallah, was ist Al-Wasila? Er sagt: الوسيلة هي درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا. الوسيلة ist eine die höchste Stufe des Paradieses. Nur ein einziger Diener Allahs wird das bekommen. Kein anderer zweiter. Nur einer. Und ich bitte Allah, dass ich das bin. Ich hoffe, dass ich das bin. Und er ist das. Weil Allah Ta'ala ihm im Koran gesagt hat: Asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmuda. Er hat ihm das versprochen. Und noch dazu, warum sind wir sicher, dass er das ist? Weil er ist bei Allah Ta'ala der höchste, erste von den allen Propheten. Er ist der Erste, der die Tür des Paradies klopft. Er ist der Erste, der in Paradies reinkommt. Und er ist der Erste, der vor Allah Ta'ala vor allen Menschen sprechen darf. Und außerdem, er sagt uns derjenige, wenn du Adan hörst, Allahu Akbar, sag das gleiche wie der Muaddin. Und wenn er der Ende erreicht, im Muslim steht dieser Hadith, dann sag, salli alayya. Dann mach as salatu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. فصلي عليه mach diese Salat على النبي. Wenn du das einmal machst, Allah Ta'ala macht das für dich 10 Mal. und betet für mich Al-Wasila. Betet für mich, dass mir Allah Ta'ala Al-Wasila gibt. Das ist eine Stufe für einen einzigen Diener. Keiner wird das erreichen, außer einer einzigen Person. Derjenige, der für mich Al-Wasila betet, für den werde ich am Tag der Auferstehung Fürsprache ablegen. Allahu Akbar! Wollen wir die Fürsprache haben, dass er für uns fürspricht, dass er zum Allah Ta'ala kommt als Verteidiger? Ja Allah, den Mann Muhammad oder Aziz oder wie er heißt, den nicht bitte, bring ihn in Paradies. Willst du das? Dann nach jedem Adhan sag das gleiche wie der Muaddin. Wenn er Adhan macht, nicht, dass manche immer reden und so. Bitte auch die Schwester, wenn Muaddin sagt, Allahu Akbar, sagt das gleiche. Und das andere ist, anderer Beweis, Milliarden von Muslimen seit 1400 Jahren beten fünfmal am Tag für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Wasila. Zu ihnen gehört Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, al-Imam Malik, al-Imam al-Shafi'i, al-Awza'i, Abdullah ibn Mubarak, Sufyan al-Thawri, al-Imam Ahmad, Abu Hanifa, alle diese Imam und viele tugendhafte, großgelehrte des Islam. Und wir gehören auch zu ihnen. Könnt ihr mal das vorstellen? 1400 Jahre beten Milliarden von Milliarden tugendhaften Menschen Allah, dass er ihm Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gibt. Der hat die Wasila bi'idnillah. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat die höchste Stufe. Warum heißt sie Al-Wasila? Damit beende ich das Thema heute. Al-Wasila in arabischer Sprache ist auf Wazn Al-Fa'ila. Wasila heißt von Wasala. Das ist, wenn jemand nach zu jemandem geht, dann sagen wir Wasala ihn. Am nächsten Punkt, die nächste Punkt, die heißt Al-Wasila. Und deswegen sagen die Gelehrten des Propheten, die Gelehrten des Islams, sie sagen, die größte Paradies und die höchste Paradies ist Al-Firdaus. Allah hat dieses Paradies mit seiner Hand erschaffen und er hat sie selbst gepflanzt. In einem Hadith Al-Bayhaqi, in einem Hadith von Hakim, Inna Allah Ta'ala gharasa jannat adn biyadih. فلما تكلمت أغلقت فهي تفتح في كل يوم في صحب فينظر الله فيها فتقول قد أفلح المؤمنون. الله hat Adn, Jannat Adn, mit seiner Hand erschaffen. Und bei jedem letzten Drittel der Nacht öffnen sich die Tore von Adn. Und sie sagen, قد أفلح المؤمنون. Adn sagt, die Gläubigen haben den Erfolg erzielt. Das sei von ihnen. In einer anderen Hadith, drei Sachen hat Allah Ta'ala mit seiner Hand erschaffen. Drei. Alles andere nur mit Sein und es ist gewesen. Nur mit Sein. Aber drei Sachen hat Allah Ta'ala, das ist Ausnahme und ganz besonders, drei Sachen hat Allah Ta'ala mit seiner Hand gemacht. Adam steht im Koran. Lima la tasjudu, lima khalaqtu biyadayk. Warum wirfst du dich nicht nieder vor dem, was ich mit meiner Hand erschaffen habe? Adam wurde mit Hand Allahs erschaffen. Zweitens, Jannatu al-Firdaus. Jannatu al-Firdaus ist auch mit der Hand Allahs erschaffen. Und drittens, At-Tawrat, die Tora, wurde mit der Hand Allahs geschrieben. So steht in der Überlieferung As-Sahiha von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass die Tora mit Hand Allahs geschrieben wurde. Das sind drei Sachen, die mit Allahs erschaffen sind. Und der Mauer, der das Paradies umkreist oder umrundet oder umkämpft, das ist ein Mauer, den Allah selber erschaffen hat. Ein Baustein mit Gold, das andere mit Silber. So steht. Und der Sand ist von Muschus. Kleine Steine sind Perlen und Rubine. Allahu Akbar, was ist das? Wo sind wir? Und dieser Rasen ist Safran. Safran von Jannah. Nicht nur, subhanallah, dann